Ein halbes Jahrhundert. Einem Normalsterblichen mag das lange vorkommen. Doch nur die Helden aus Film, Theater oder Literatur und selbst die Comichelden, um die es hier geht, genießen das Glück, die Zeit ohne Falten und Runzeln zu überdauern. Schnöderweise finden sie dieses Phänomen auch völlig normal. Dabei ist klar, dass sie ihre Langlebigkeit ausschließlich dem Publikum verdanken. Denn es allein entscheidet über ihr Fortbestehen. Wehe jenen, die nicht in seiner Gunst stehen. Nehmen wir ausnahmsweise einmal an, Asterix und seine Gefährten müssten die Last der Jahre tragen, wie wir alle. Angenommen, sie wären um 50 Jahre gealtert. Schauen wir uns also einmal an, wie es um die Dorfbewohner dann bestellt wäre. Und betreten wir jenes Dorf, das nicht aufhören soll, dem römischen Eroberer Widerstand zu leisten. Wir zählen das Jahr 1 unserer Zeitrechnung. An der Palisade, die das Dorf umgibt, hat sichtlich der Zahn der Zeit genagt. Genauso wie an Majestix, der von seinem Sohn in einem hölzernen Rollstuhl aus der Hütte geschoben wird. Seinen Vater quält wieder die Gicht. Fahr ihn spazieren, damit er Ruhe gibt. Okay, Mama. Sie ist drauf reingefallen, Sohnemann. Schnell zum Pastix, die Kameraden warten schon. Kurz darauf ist die Dorfschenke erreicht. Hallo, Chef. Soll ich dir eine kühle Zervisia bestellen? Ja, wie immer. Schön, euch wiederzusehen. Wirst du senil? Wir haben uns erst gestern gesehen. Hol mich später wieder ab, Sohnemann. Okay, aber trink nicht so viel Zervisia, sonst macht Mama Stunk. Stehst du immer noch unter der Fuchtel? Also ich würde mir das niemals... Methusalix, wo treibst du dich wieder rum? Dein Abwasch macht sich nicht von selbst. Mann, hör auf deine Frau, denn sonst haut sie dich blau. Jetzt hat sich's eingebläut. Der gibt dem Bart noch Zunder. Was? Hecht und Flunder? Ganz vergessen. Wie laufen die Geschäfte? Naja, könnte besser gehen. Statt den Fisch per Ochsenkarren direkt aus Marseille kommen zu lassen, fischt mein Junge ihn lieber frisch. So kann man eine Marke auch kaputt machen. Und Asterix? Hast du was von ihm gehört? Boah, der lebt immer noch mit seiner Familie in der Hütte auf dem Land. Doch auch Asterix ist älter geworden, was gut an seinem gebeugten Rücken erkennbar ist. Heute nimmt er seine 4 Enkel mit zu seinem besten Freund. Seht nur, Kinder, Onkel Obelix sitzt vor seiner Hütte. Er erzählt euch bestimmt wieder von seinen Abenteuern mit den Römern. Hallo Obelix, schau mal, wer da alles auf deine Abenteuer gespannt ist. Mir ist die Lust zum Erzählen vergangen, Asterix. Was ist denn mit dir los, Obelix? Ich habe jede Freude am Leben verloren, Asterix. Um ihre Städte zu bauen, haben die Römer alle Wälder abgeholzt und so die Wildschweine vertrieben. Bei mir gibt's nur noch Kichererbsen. Trotzdem bist du nicht vom Fleisch gefallen, Obelix. Mag sein, Asterix. Aber ich bin zu schlapp, um einen Hinkelstein zu hauen oder gar zu tragen. Damit ist Schluss. Es macht mich traurig, meinen alten Gefährten so niedergeschlagen zu sehen. Was sowas? Was zieht ihr denn für ein Gesicht? Ach, Miraculix, unser Druide. Obelix hat recht. Mit zunehmendem Alter verliert das Leben seinen Reiz. Wem sagt ihr das? Zufällig besucht uns gerade der Mann, der an diesem Elend schuld ist. Hä? Ein Mann im braunen Straßenanzug tritt fröhlich lächelnd zu den Freunden. Albert Uderzo. Hallo Kinder! Mir ist ein einzigartiges Experiment geglückt, das in die Comicgeschichte eingehen wird. Es ist mir gelungen, euch um 50 Jahre altern zu lassen. Lustig, oder? Der findet das auch noch lustig. Wie kannst du nur, Obelix? Ist dir klar, dass du da einen unserer geistigen Väter verhaust? Mir egal. Ich gebe zu, das war keine gute Idee. Verzeiht mir. Ich tue's auch nie wieder. Für sein Gebiss kommt diese Einsicht etwas zu spät. Anlässlich des 50. Geburtstages von Asterix und Obelix ist in dieser Geschichte mal wieder vieles anders als sonst. Doch zumindest befinden wir uns jetzt wieder im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Auch an ihrem Ehrentag gehen unsere beiden Helden ihrer Lieblingsbeschäftigung nach, der Wildschweinjagd. Ich habe etwas Seltsames geträumt, Obelix. Um mich herum waren lauter Kinder. Du Glücklicher, ich habe von Kichererbsen geträumt. Ein Albtraum. Währenddessen erreicht eine größere Geburtstagsgesellschaft den Dorfeingang. Beim Teutates, was machen all die Leute hier? Soweit ich weiß, hat Majestix sie eingeladen, um ein großes Ereignis zu feiern. Welches denn? Na, den 50. von Asterix und Obelix. Dorfchef Majestix wird den ankommenden Gästen entgegengetragen. Ich fürchte, uns droht eine endlose Rede. Liebe Freunde, erlaubt mir, Rührung zu empfinden angesichts der Tatsache, dass ihr alle meiner Einladung Folge geleistet habt. Manche haben eine weite Reise auf sich genommen, um dem großen Fest beizuwohnen, das wir feiern wollen. Dabei möchte jeder einzelne von euch zwei besonderen Helden seine Sympathie bezeugen, die heute ihren Geburtstag feiern und noch nichts von eurer Anwesenheit wissen, weil sie sich im Moment mit Wildschweinen eindecken. Natürlich meine ich damit Asterix und Obelix. Applaus für unsere Helden! Ja, ja. Oh, Majestix, unser Häuptling. Unsere Helden bekleiden eine besondere Stellung. Darum habe ich Gewänder entworfen, die besser auf sie zugeschnitten sind als die unelegante Garderobe, die gerade Obelix nicht genügend Gewicht verleiht. Eine Streifenhose. Also wirklich. Darum habe ich für ihn eine Kollektion entworfen, die ihn in Lutetia zum Trendsetter in Sachen Mode machen wird. Rauflust und vornehmes Auftreten schließen einander nicht aus. Mit Lederarmbändern und einer sogenannten Komma-Frisur wirkt Obelix sofort wild und verwegen. Dagegen unterstreicht ein eleganter Rock mit Puffärmeln das Weichbild von Obelix mit seinen gefälligen, fülligen Rundungen. Ich bin nicht dick. Und das soll schön sein? Ich könnte ihn auch mit einem breitkrempigen Hut mit Straußen- und Fasanenfedern ausstaffieren. Ebenso kann ich ihn mir mit einer weiß gepuderten Lockenperücke auf dem Haupt sehr gut vorstellen. Oder aber er trägt... Ja, vielen Dank. Soweit zur Mode. Doch, was ist mit der Post? Sind Botschaften für unsere Freunde eingetroffen, Rohrpostix? Genug, um damit ein ganzes Buch zu füllen. Erst gestern habe ich Obelix eine offenbar höchst gravierende Nachricht gebracht. Ich traf ihn am Dorfeingang. Hallo, Rohrpostix. Wieder mal keine Post für mich, was? Stell dir vor, doch, ist an dich persönlich gerichtet, geradewegs aus Condate. Ein Brief? Ganz für mich allein? Aus Condate? Sogar auf rosa Marmor gemeißelt, von einer dir wohlbekannten schönen Gallierin, du schwere Nöter. Hier, bitte. Bei den Göttern, Falbala! Falbala hat mir geschrieben. Leb wohl und viel Spaß beim Lesen, Herzensbrecher. Lesen, mein Teutates. Obelix, Kommst du mit auf Wildschweinjagd? Um neugierigen Fragen auszuweichen, versteckt Obelix Falballas Brief in seiner Hose. Heute nicht. Ich fühle mich nicht besonders, Asterix. Vielleicht lege ich mich lieber hin. Oh, geh besser zum Druiden, Obelix. Der kann dir ein Heilmittel verschreiben. Da hast du recht, Asterix. Ich laufe gleich zu ihm. Seltsam. Das ist das erste Mal, dass ich Obelix krank erlebe. Miraculix, kannst du mir einen großen Gefallen tun? Und, welchen? Nun, also, ich möchte, dass du mir das Lesen beibringst, Miraculix. Ah, hast du dich endlich dazu entschlossen, Schlingel? Dann komm herein. Willst du endlich auch einmal deinen Lesehunger stillen und nicht nur über den nach Wildschweinen? Na, das ist gut. Denn wegen Burschen wie dir werden zukünftige Generationen noch behaupten, dass die Gallier weder lesen noch schreiben konnten. Aber dem lässt sich abhelfen. Na, wo hab ich denn das Buch? Ach, ja, da ist es ja. Dies ist eine alte, von mir persönlich entwickelte Methode, mit der du dir rasch das Alphabet merken kannst, Obelix. Die aufgeschlagene Seite zeigt links ein großes E und auf der gegenüberliegenden Seite die Zeichnung eines Esels. So, also, hier die erste Eselsbrücke. E wie Esel. Und jetzt R wie Reh, A wie Amsel, D wie Domen und so weiter und so weiter. Jeder Buchstabe des Alphabets wird durch eine Zeichnung erläutert. Hast du verstanden, Obelix? Wusste gar nicht, dass das so leicht ist. Dann nimm das Buch mit und lerne. Aber pass gut darauf auf. Ich hänge dran. Keine Bange. Und vielen Dank, Miraculix. Stell dir vor, Idefix, dank dieser Methode von Miraculix kann selbst ich Falballas Brief lesen. Zu Hause macht sich Obelix an die Dechiffrierung von Falballas Nachricht. Ein Unterfangen, das den ganzen Tag dauert. Nochmal. L wie Löwe, I wie Igel, E wie Esel, B wie Biber, E wie Esel, R wie Reh, O wie Otter. Und die ganze Nacht, bis zum nächsten Morgen, als Asterix bei seinem Freund vorbeischaut. Mal sehen, ob die Heilkunst des Druiden dem armen Obelix geholfen hat. Oha, du siehst nicht wirklich erholt aus, Obelix. Oh, Asterix, ich bin ja so unglücklich. Was ist denn los, Obelix? Mir kannst du's doch sagen. Ich hab da ein Riesenproblem. Ich weiß nicht mehr weiter. Diese gravierte Tafel hat mir Falballa geschickt. Darum hab ich Miraculix gebeten, mir das Lesen beizubringen. Allmählich verstehe ich. Von ihm habe ich diese Fibel. Damit habe ich die ganze Nacht versucht herauszufinden, was Falballa schreibt. Aber ich habe nichts begriffen. Dabei habe ich genau das gelesen, was da in den Marmor gemeißelt ist. Hör selbst. Amsel, Löwe, Löwe, Esel, Sau, Gans, Taube, Esel, Ziege, Maus, Gans, Esel, Biber, Reh, Taube, Sau, Taube, Amsel, Gans. Das geht immer so weiter. Und zum Schluss Fisch, Amsel, Löwe, Biber, Amsel, Löwe, Amsel. Darf ich mal einen Blick drauf werfen? Wenn du willst. Ist doch ganz einfach. Da steht graviert, alles Gute zum Geburtstag, lieber Obelix. Unterschrieben, Falballa. Warum hat sie mir keine Tafel geschickt? Schließlich sind wir am selben Tag zur Welt gekommen. Wo rennst du hin, Obelix? Unser Held kennt nur ein Ziel. Nein, tu's nicht, Obelix! Das mit dem Lesen hat wohl nicht so ganz hingehauen. Heute habe ich noch mehr Botschaften für die Geburtstagskinder. Zum Beispiel aus Alexandria. Auch Numerobis hat an seine Freunde gedacht. Er schreibt... Lieber Asterix, lieber Obelix, wisst ihr noch? Durch eure Hilfe hat sich mein Leben verändert. Jetzt aber besitze ich viele Talente, Münzen, und konnte mir endlich meinen Traum erfüllen. Pyramiden bauen. Ich mache täglich Fortschritte. Alles Gute zum Geburtstag von eurem Numerobis. Ach, bevor ich's vergesse, schöne Grüße auch von meinem Kollegen Turm von Pies. Er baut gerade an einem schiefen Turm. Sehr interessantes Projekt. Und noch etwas ist gekommen. Eine Amphorenpost direkt aus dem Meer. Liebe Gallier, wir wünschen euch in Zukunft Mast und Schottbruch. Bloß, wenn ihr mal andere Masten zerbrechen könntet als die von unserem Schiff. Alles Gute zum Geburtstag. Asterix und Obelix, ihr seid die Könige der Welt. Doch nicht alle Dorfbewohner teilen die Euphorie der Gratulanten. Das ganze Getue um Asterix und Obelix ist doch lächerlich. Diese Jüngelchen sind alles andere als Helden. Dieser dickbäuchige, dumpfe Obelix hat nichts anderes im Kopf, als sich mit Wildschweinen vollzustopfen. Und Asterix erst klein und schmächtig. Mal ehrlich, bei Gergovia waren unsere Krieger von einem anderen Format. Du übertreibst, Methusalixchen. Von wegen. Wenn du diese Weichlinge anfangs erlebt hättest, Asterix hat sich sehr verändert. In seiner Jugend sah er richtig mickrig aus. Und dazu ist er ein Intellektueller und stellt sich zu viele Fragen. Die geringste Schwierigkeit wirft ihn aus der Bahn. Wenn ich auf den Grund meiner selbst schaue, erblicke ich nur sinnloses Streben und freudloses Leben. Und die Last der Verantwortung erdrückt ihn. Schein oder Sein, das ist hier die Frage. Was bin ich denn ohne Zaubertrank? Und Obelix ist längst nicht so vital wie ich. Ja, du solltest den mal beim Aufstehen sehen. Beim geringsten Luftzug fängt er sich eine Erkältung ein. Nein, die sind wirklich nichts Besonderes. Wenn es nach mir ginge, würde ich die Sache zusammen mit dem Droiden Amnesix in die Hand nehmen. Und was würdest du tun, Methusalixchen? Zunächst würden wir den menschlichen Körper durch die römische Nutzung transparenzfördernder gallischer Energie analysieren. Durch was? Durch Röntgen, Liebste. Wir würden die beiden durchleuchten. Ein strahlender Beweis eures Könnens. Danach würde eine gründliche morphologische Untersuchung folgen. Mit einer darauf abgestimmten Körperertüchtigung durch Wandern, Dauerlauf, Springen und Gymnastik. Ja, so würden wir Krieger mit perfekten Proportionen formen. Bei Obelix? Schwer vorstellbar. Du redest dummes Zeug, Methusalix. Asterix und Obelix sind längst nicht so eingerostet, wie du behauptest. Ach, stimmt. Sie reisen ständig durch die Weltgeschichte. Und Reisen hält jung, oder? Das bestätigt auch der nächste Geburtstagsgast. der phönizische Händler Epidemais. Was das Reisen angeht, bin ich der Experte. Darum schenke ich unseren Freunden etwas, das ihnen sehr gefallen wird. Den Keuchhustus Reiseführer. Keuchhustus? Der Räderfabrikant aus Nemossos ist unter die Buchautoren gegangen. Und schreibt einen Reiseführer? Was soll da denn drinstehen? Und wer braucht so etwas? Wir haben doch alles, was schön ist, vor unserer Haustür. Der Strand liegt gleich nebenan und im Hinterland gibt es auch einen Wald. Damit ist alles beieinander, was einen Urlaub angenehm macht. Zerstreuungen auf dem Meer mit den Piraten, Pilze sammeln, Wildschweinjagd. Und kurzweilige Spielchen mit den Römerpatrouillen. Ganz zu schweigen davon, dass wir in Aremorica ein erfrischendes Reizklima genießen. Hier ist das ganze Jahr über Urlaub. Für die Römer und uns. Ja schon, aber eure weniger privilegierten Landsleute überlegen bereits im Januarius, wohin es im Juli oder August gehen soll. Armes Gallien. In der guten alten Zeit hat man ans Arbeiten gedacht. Ausschließlich an die Arbeit. Wo soll man denn laut deinem Reiseführer hinfahren, Epidemais? In die südlichen Provinzen des Landes natürlich. An die Gestade des Mare Nostrum. Sprich in unserer Sprache, alter Freund. Aber gern. Es geht um Orte wie Nizza, Antibes, Huers oder Cassis. Oder auch um die Gegend rund um Saint-Tropez. Hier wimmelt es den ganzen Sommer über von Menschen, die nach Vergnügen lechzen. Entschieden zu viele für meinen Geschmack. Aber das ist doch gerade das Schöne, dass sich Menschen aus der ganzen antiken Welt dort vermischen. Selbst die feine Gesellschaft von Lutetia mit den Beatniks. Die Beatniks treffen sich am Meer? Wie wundervoll. Wer ist das? Und was interessiert dich an denen? Ach, das sind jene seltsamen Barbaren, die ihr langes Haar weder flechten noch waschen. Sie sehen totschick aus. Ah, Pablapap. Anders als du, Methusalixchen. Das mit dem Reisen ist ja gut und schön, aber wenn alle gleichzeitig zum Mittelmeer aufbrechen, sind die Straßen verstopft und es kommt zu Unfällen. Ja, weil es Spinner gibt, die prahlen, dass sie in 3 Wochen bis nach Nizza kommen. Und zwar in einem Rutsch. Tja, als ob es im Leben auf 1-2 Wochen mehr oder weniger ankommen würde. Bei deinen Fischen allerdings schon. Hä? Was soll das denn heißen? Dass sie 1-2 Wochen frischer sein könnten, natürlich. Ich zeig dir was Frisches. Jetzt hört schon auf. Epidemais, wie ich hörte, wollen die Römer die leichtsinnigsten Fahrer den Löwen zum Fraß vorwerfen. Soweit ich weiß, ist das geplant. Aber wenn ihr es genau wissen wollt, müsst ihr nur diesen Reiseführer lesen. Zur Entlastung der Verkehrsteilnehmer sollte man jedoch nicht verschweigen, dass die von den Römern angelegten Wege für den heutigen Verkehr völlig unzureichend sind. Die haben noch viel mehr verbockt, die Römer, wenn ihr mich fragt. Dazu hätten die Geburtstagskinder auch viel zu sagen. Gut, dass ihr sie erwähnt. Wo sind die beiden eigentlich? Wildschweine jagen, was sonst? Aber fahrt fort, Epidemais. Ich liebe eure Geschichten aus der weiten Welt. Wo war ich stehen geblieben? Verstopfte Straßen, Tempolimit, Umgehungsstrecken, Beschimpfung im Straßenverkehr. Beschimpfungen? Da bleibe ich gleich zu Hause. Dabei kannst du doch besonders gut aus der Haut fahren. Ich zeig dir, wie schnell das geht. Epidemais, sagt dein Reiseführer auch etwas darüber, wo man während der Reise Pausen machen kann? Na, selbstverständlich. Allerdings werden Gallier nie begreifen, dass man mittags, wenn man noch einen weiten Weg vor sich hat, nicht so schwer essen sollte. Aber der Gallier ist ein Vielfraß. Wie bitte? Ganz meine Meinung. Lass ihn ausreden, Automatix. Vielleicht sollte ich den Teil des Reiseführers lieber überspringen. Dann sage ich euch, was ich schreiben würde. Wir Gallier stopfen uns mit Wildschweinen voll und können einem weiteren Horn mit aquitanischem Wein nicht widerstehen. Ja, dabei vergessen wir, dass eine Amphore genauso sicher töten kann wie das Pilum des feindlichen Kriegers. Und das allen Slogans zum Trotz, die man in Marmor gemeißelt am Straßenrand aufgestellt hat, um euch zur Vorsicht zu mahnen. Im Wein liegt das Knöllchen, oder? Ich kam, ich trank, ich baute einen Unfall. Das alles steht in deinem seltsamen Buch? Dies und Ratschläge zum korrekten Wagenlenken. Schließlich heißt nicht jeder Ben Hur, weshalb man von kontrolliertem Schleudern, Kurvenfahrt mit gezogenen Zügeln und so weiter absehen sollte. Asterix und Obelix hätte das sicher viel Spaß gemacht. Ach, Papplapapp. Urlaub ist Quatsch, sag ich euch. Wenn mein Wagen ein Ersatzteil braucht oder der Ochse ausgetauscht werden muss, ist man doch aufgeschmissen. Na, na, na, na, na. Wir wollen doch nicht gleich das Schlimmste annehmen. Ich sage euch, dann muss das Ersatzteil von einer Alm im Allgäu geholt werden und dann geht der ganze Urlaub mit der Warterei auf den Ochsen drauf. Kann man unterwegs denn wenigstens übernachten? Auch darüber berichtet ein Kapitel des Reiseführers hier. Auf keinen Fall sollte man auf gut Glück irgendwo anhalten. Denn wenn dann die Rechnung präsentiert wird, erlebt man eventuell eine böse Überraschung. Und die Liquiditäten verflüchtigen sich, bis im Geldbeutel Ebbe herrscht. Sag ich doch. So, sollte Ihnen der Sinn nach raffinierten Speisen stehen, suchen Sie nach Luxusherbergen, die mit goldenen Sicheln ausgezeichnet sind. Wer gute Hausmannskost bevorzugt, hält am besten vor einer Raststätte vor der Lastkarren parken. In gemütlicher Atmosphäre genießen Sie dort einen guten Wildschweinbraten mit einer herrlich kühlen Cervicia oder einem Honigwein, der wie zu Hause schmeckt. Wie zu Hause? Warum soll ich dann überhaupt verreisen? Zu Hause ist es immer am schönsten. Nun ja. Wenn ihr aber unterwegs seid und keine Unterkunft findet, könnt ihr auch unter freiem Himmel campieren. Doch dann solltet ihr dem Beispiel der Römer folgen und unbedingt rings um das Zelt einen Graben ausheben sowie eine Palisade errichten. Hä? Und wozu das? So vermeidet man eventuelle Angriffe von Barbaren, was bisweilen unangenehm ist und den Schlaf stört. Steht hier. Verreisen ist ja schön und gut, aber ihr müsst zugeben, ohne Musik ist es etwas trist. Sagt wer? Meine Geburtstagsgeschenke werden bei meinen Bewunderern sicher einschlagen. Vorsicht! Sonst zeige ich dir mal, was ein Schlager ist. Als Musikkritiker trifft Automatik immer den Nagel auf den Kopf. Banausen! Aber ich habe meine Partituren bereits auf Silberscheiben graviert. In bunten Hüllen mit Widmung. Zum Beispiel diese hier. Thrillix. Eine Ode mit Gänsehautgarantie. Ich gebe zu, dein Talent haut jeden um. Das ist erst der Anfang. Zu Ehren unserer Geburtstagskinder produziere ich ein musikalisches Schauspiel und werde bei der Auswahl der Sänger gnadenlose Strenge walten lassen. Trubadix möchte die Open-Air-Show, Gallien sucht den Superbarden, Realität werden lassen. Hinkelstein und Eisenbricht! Trubadix! Trubadix! Trubadix! Trubadix! Trubadix! Danke! Trubadix! Jeder Specht im Wald hat mehr Taktgefühl als du! Aber ich... Der Nächste! Der Bade ist ja streng! Mir wird ganz übel! Wenn alle so singen wie der, wird es dem Publikum kaum anders ergehen. Die Frau des Dorfchefs ist von den Geschenkideen des Barden nicht überzeugt. Deshalb fordert Gute Miene alle anderen Frauen auf, die Dinge lieber selbst in die Hand zu nehmen. So, meine Lieben, lasst uns bei einer Ziegenmilch besprechen, was wir Asterix und Obelix schenken können. Ein Geschenk? Die sollten mal lieber ans Heiraten denken. Genau. Ihre Mütter haben mich damit beauftragt, Schwiegertöchter für sie zu finden. Bei Asterix ist das doch verlorene Liebesmüh. Ich habe ja bereits alles versucht. Obelix, der Ärmste, hat leider nur Augen für mich. Obelix? Der hat doch bloß Römer und Wildschweine im Kopf. Von Herzensangelegenheiten haben die beiden Krieger leider keine Ahnung. Schon ein harmloser Kuss steigt ihnen gleich zu Kopf. Vergesst diese reaktionäre Gefühlsduselei. Die brauchen charakterstarke Frauen, die Ordnung in ihr Leben bringen. Genau. Außergewöhnliche Frauen, neben denen sie so klein sind mit Helm. Ist ja alles schön und gut. Nur werden sich die beiden nie trauen, den ersten Schritt zu tun oder jemals eine Wahl zu treffen. Wer weiß, für Asterix ist noch nicht aller Tage Abend. Er bekommt sicher eine schöne große Hochzeitsfeier wie im Märchen. Träum weiter. Mindestens einem von den beiden würde die Aufmerksamkeit einer Lebensgefährtin gut tun und könnte ihn in Form bringen. Ich zum Beispiel würde Obelix Stubenküken statt ganzer Wildschweine braten und er würde sofort an Gewicht verlieren. Aber mein Gatte Methusalixchen sagt ja immer, eine Frau wie mich findet man nicht alle Tage. Naja, trotzdem ist es mir ein Rätsel, weshalb diese eingefleischten Junggesellen nicht einsehen wollen, wie wundervoll das süße Eheleben sein kann. Mein Reden! Doch anstatt sie zu bedauern, sollten wir lieber an das traurige Leben denken, das ihre armen Frauen an ihrer Seite führen würden. Euer Vater ist wieder mal ans Ende der Welt gereist. Der soll bloß nicht glauben, irgendjemand würde sich je für seine albernen Abenteuer interessieren. Warum habe ich nicht auf meine Mutter gehört? Statt dieses große Kind zu heiraten, das nichts anderes im Kopf hat, als essen und mit den Römern zu spielen und 5 Kinder mit ihnen zu bekommen, die genauso sind. Wisst ihr was? Vergessen wir das Ganze. Frauen, die solche Männer ertragen können, sind noch nicht geboren. Die sollen sehen, wie sie alleine klarkommen. Es müsste schon ein tolles Mädchen wie ich sein. Eine tragfähige Geschenkidee kommt hier erstmal nicht zustande. Auf dem Dorfplatz hingegen hagelt es geradezu Vorschläge vom römischen Baumeister Quadratus. Ein ehrgeiziges architektonisches Projekt wäre genau das Richtige für Asterix und Obelix. Deshalb habe ich meine alten Entwürfe für einen Park zu ihren Ehren herausgekramt. Oho, das sieht aber gut aus. Gibt's da auch eine Achterbahn? Neben einer beweglichen Monumentalstatue von Asterix wird es viele Attraktionen geben. Der Ritt auf den Delfinen. Oder eine Wasserrutsche. Obelix wird begeistert sein. Ich habe ein weiteres beliebtes Freizeitvergnügen geplant, das sicher auch Asterix Freude macht. Römischer Federball. Au! Ah! Nicht doch! Sehr gut. Das wird Ihnen Spaß machen. Mein Park wird eine Sensation. Stellt euch den Ansturm auf den Park in etwa so vor. Hast du die vielen Leute gesehen, Asterix? Hier findet ja eine Bache ihre eigenen Fischlinge nicht. So viele glückliche Gesichter habe ich das letzte Mal gesehen, als unser Badestock heiser war. Besonders beeindruckt mich die stramme Organisation. Die macht uns Römern alle Ehre bei Jupiter. Auch ein Geburtstagsgast aus dem Nachbarland Belgien sprudelt nur so vor Ideen. Quadratus, das mit dem Park hat mich auf die Idee von völlig sensationellen Zaubertranken gebracht. Wetten, dass sich unsere unzertrennlichen Freunde vor Lachen kucheln werden? Ich werde ein Trankeken brauen, das jeden auf andere Gedanken bringt, bis man nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Lachanfall garantiert. Außerdem ein Trankeken, das Selbstvertrauen stärkt. Nix und niemand kann einem da noch widerstehen. Kommt her, wenn ihr euch traut. Genau, komm, wenn du ein Mann bist. Das Beste zum Schluss. Das berühmte Zaubertrankekind von meinem Freund Miraculix. Seine im Folgenden beschriebene Wirkung verblüfft immer wieder. Bei Theaterregisseur Eleonoradus kommen diese Ideen gar nicht gut an. Zaubertränke sind abgestandener Firlefanz. Asterix und Obelix sind zu höheren Berufen. Sie sind begnadete Schauspieler. Schaut sie nur an! Diese Ausstrahlung, diese Ausdruckskraft. Sie haben alle Voraussetzungen, um zu den bekanntesten Helden unserer Zeit zu werden. Lasst uns ihre Abenteuer als Riesenspektakel auf die Bühne bringen. Nur wer soll Asterix und Obelix darstellen? Irgendwelche Schauspieler? Bei allen Göttern, das wäre absurd. Und ich nimm nicht mit mir, um meine eigene Olle zu spielen. Aber vielleicht mit etwas Musik. Und Action. Und Liebe. Nicht so voreilig, Schätzchen. Ein Bühnenstück kann man nicht improvisieren. Ihr besitzt den Enthusiasmus von Debütanten und wollt etwas ausdrücken. Das spricht ja für euch. Aber mir schwebt etwas viel Größeres vor. Wir finden ein Theater, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Für den Anfang würde ich Ihre Taten zeichnen. Römerhaut! Nichts ist besser, um in Form zu bleiben, Obelix. Bleibt mal eben so, Jungs. Ich muss noch schnell meinen Bleistift spitzen. Nochmal von vorn, Jungs. Nichts ist besser, um im Pop zu bleiben, Obelix. Dabei vermeide ich tunlichst folgenschwere Irrtümer. Das stimmt was nicht. Das ist ein Hai, der mich verfolgt. Unternehmt doch was! Hoppla, ich hab mich vertan, Asterix. Ein Hai kommt in der Geschichte gar nicht vor. Alles zurück auf Anfang. Und Action! Auch das noch. Allein auf einer Klippe mitten im Meer. Das muss ein Albtraum sein. Oh, dieser Delfin ist ein Geschenk der Götter. Ja. Die Römer müssen noch mitspielen. Ganz können wir nicht auf sie verzichten. Der Römer, er flüchtet! Nein, Obelix, nicht den Hinkelstein! Ich halte mich ja zurück! Grundsätzlich müssen alle Schauspieler meine Anordnungen Wort für Wort befolgen. Wenn Obelix also ein Geschenk an La Traviata überreicht? Da, nimm! Er gehört jetzt dir, Falbala! Oh, danke schön. Du bist ein Schatz, Obelix. Erwarte ich, dass er sich an das hält, was ich graviert habe. Verstanden? Nochmal von vorn. Da, nimm! Er gehört jetzt dir, Falabla. Oh, danke schön. Du bist ein Schatz, Obelix. Tja, natürlich kannst du über deine Geschenke verfügen, so wie es dir beliebt, Obelix. Natürlich vermeiden wir jede an den Haaren herbeigezogene Interpretation. Auch bei Asterix, der, berauscht vom Zaubertrank und seinen Gefühlen, mit La Traviata tanzt. Ihre Perücke ist verrutscht. Bleiben wir in jedem Fall bei der Wahrheit. Wie kannst du es wagen, du Trottel, Barbar? Und von den Schauspielern dulde ich keine Klagen. Und auch keine Änderungen an den Dialogen. Woran denkst du, Asterix? An das Gleiche wie du, Lüstling. Kat, nimm gefälligst den richtigen Text. Und bitte. Woran denkst du, Asterix? Der spinnt, der Asterix. Später werden die Abenteuer unserer Helden in einem großen Theater aufgeführt, damit das ganze Dorf zuschauen kann. Kinder, diese Aufführung unserer Abenteuer ist die Geburtsstunde von etwas ganz Großem. Ich merke schon, das wird ein Spaß, Obelix. Mir unbegreiflich, weshalb ich nicht gebeten wurde, dieses Ereignis musikalisch zu begleiten. Wir haben uns versichert, dass das nicht geschieht. Beim Eintritt ins Theater ist die Aufregung des Publikums deutlich zu spüren. Hey Asterix, glaubst du, die verkaufen in der Pause auch Wildschweine am Stiel? Also meine Rolle war bestimmt nicht einfach zu besetzen. Na hoffentlich. Deine Zickigkeit ist ja wirklich kaum zu übertreffen. Hey, du römischer Hintern! Hinten anstellen, wie alle! Aber ich stehe doch ganz hinten! Während der Vorstellung erfüllen schallendes Gelächter und lauter Jubel das Theater. Und bald werden die Abenteuer in aller Munde sein. Mal ehrlich, wie fandest du's, Automatix? Naja, wenigstens hat die Musik keine Katastrophe ausgelöst. Du, Asterix? Ich bin doch nicht so stark entwickelt wie der da drin, oder? Was soll ich Cäsar erzählen? Was um Himmels Willen? Doch das ist längst nicht alles. Um Publikum anzulocken, lasse ich riesige Plakate entwerfen. Oh ja, Plakate für die Abenteuer von Obelix dem Gallier. Ein weiterer Gratulant unterbricht die Bühnenträume der Dorfbewohner. Mit den Brettern, die die Welt bedeuten, bist du auf dem Holzweg, Eleonorados. Nüg fix? Was machst du denn hier? Auch ich möchte mit euch Geburtstag feiern und sage euch, Asterix und Obelix sind für die bildende Kunst bestimmt. Sie bilden ein einzigartiges, kreatives Gespann. Alle Orakel verkünden dasselbe. Sie werden in der ganzen Welt berühmt und ihnen wird ein Museum gewidmet. Davon hat der Mann mit dem Wolfsumhang bereits sehr genaue Vorstellungen. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Ein Museum für Asterix und Obelix, was man sich nicht alles ansehen muss. Und ich dachte, die hätten höchstens Talent dazu, Wildschweine zu verschlingen. Fang nicht wieder damit an, München. Ich will das auch sehen. Es gibt dort sogar eine Skulptur zu Ehren von Obelix, der als Denker weltweit respektiert und anerkannt wird. Sieh nur, wie Obelix seinen Kopf auf seine Hand stützt. Aber worüber soll er schon nachdenken? Vielleicht, ob genug Römer zum Verhauen da sind? Jedenfalls werden die Römer mit Obelix ihr blaues Wunder erleben. Und die Götter verraten mir, dass man ihnen im Museum sogar einen eigenen Saal widmet. In der Gemäldegalerie findet sich das Werk Verprügelter Soldatenhaufen. Soweit ich weiß, nennt man das eine Kompression. Dieser Künstler schließt keine Kompromisse. Feine Modelle brauchen vor allem Kompressen. Und im Skulpturenpark ineinander gestapelte römische Helme. Das da ist eine Akkumulation. Herrliche Sammlung. Da möchte man nicht in den Helmen unserer Legionäre gesteckt haben. Vor den Galliern muss man auf der Hut sein. Auch Cäsars farbenfrohe Porträts sind zu bewundern, die nach dem Vorbild des Künstlers Andy Varolus gestaltet wurden. Wie modern. Dieser Umgang mit Farben wird die Malerei revolutionieren. Sehr originell. Ist mir zu bunt. Ich habe ein Trankekind entwickelt, der dasselbe Ergebnis erzielt. Urkomisch. Mir wird irgendwie schlecht. Das kommt garantiert von einer zu mageren Mahlzeit, nicht? Oder den Magen mit unfrischem Fisch verdorben. Über Farben und Fische lässt sich nicht streiten. Das Museum hat eine so große Anziehungskraft, dass sich sogar die Piraten hierher verlaufen. Digger! Digger! Die Gallie! Beim Teutates, diesen Schrei wird man noch in 20 Jahren hören. Auch andere Werke werden der Diskussion neue Nahrung geben. Insbesondere eine Art lebende Skulptur, deren Ursprung aus der römischen Provinz Helvetien stammt. Helvetien? Die heutige Schweiz. Weiß ich doch. Aber was soll der Käse, die Römer unter geschmolzenem Käse zu begraben? Vielleicht kann uns Obelix diese Käseinstallation erklären. Was soll's? Das Publikum schmilzt bei diesem Käse förmlich dahin. Ach, diese modernen Militärstrategien sind doch alles Käse. Verpackungen, Installationen, monumentale Kunst. Obelix wird seine schier grenzenlose Fantasie unter Beweis stellen. Zum Beispiel mit einem verpackten Hinkelstein, den die Besucher bestaunen. Mich hat diese neue Kunstform eingewickelt. Sowas kenne ich aus Ägypten. Dort nennt man das eine Mumie. Noch dazu ist es schon fertig verpackt zum Verschicken. Der nächste Saal zeigt turmhoch aufgeschichtete Hinkelsteine. Das symbolisiert wohl den Hinkelsteinkurs, der in die Höhe schnellt. Ich investiere ja lieber in Hühnengräber. Damit wird man garantiert steinreich. Zeitgenössische Kunst ängstigt mich ein wenig. Auch Angst ist eine Quelle der Inspiration. Man beachte zum Beispiel dieses interessante Porträt von Grautwurnix. Kein schöner Anblick, wie sich Majestics Neffe verzweifelt die Haare rauft. Dass diese jungen Bürschchen immer gleich übertreiben müssen. Dieses aufwühlende Werk inspiriert mich zu einer Ode. Ich rate dir davon ab, die anzustimmen, wenn du nicht wieder wie der Verzweifelte auf dem Bild enden willst. Natürlich komplettieren auch Porträts von Asterix, Kleopatra oder Cäsar die Sammlung. Der alte Julius in einem gallischen Museum? Er wird ein Korse-Kaiser. Da hat Methusalix recht. Erst einmal soll Cäsar, Asterix und Obelix etwas Anständiges zum Geburtstag schenken. Der Dorfchef ahnt nicht, dass zur selben Zeit Kleopatras königliche Galeere an der Küste Aremorikas anlegt, gleich neben dem befestigten Römerlager Kleinbonum. Wie kannst du es wagen, die Einladung der Gallier abzulehnen, Julius? Aber meine Königin, diese Gallier sind meine schlimmsten Feinde. Genug! Und hast du vergessen, dass dein Sohn Caesarion ohne die Gallier dem perfiden Brutus in die Hände gefallen wäre? Das gebe ich ja zu, oh meine Königin. Trotzdem... Es reicht! Ich will, dass dem so ist! Gut, ich unterwerfe mich und nehme die Einladung an. Außerdem lasse ich Ihnen ein passendes Geschenk zukommen. Aber plötzlich... Sie hat ja ein hübsches Näschen, aber wenn sie verschnupft ist, verliert sie ein wenig an Haltung. Kurz darauf erreicht der oberste Römer das Lager Kleinbonum. Man lasse sofort den Medikamentarius kommen, der meine Salben zubereitet. Stante, Pede! Den Apotheker, sofort! Schnell wird Cholera Morbus ins Zelt des Kaisers geschafft. Ich stehe euch zu Diensten, o großer Cäsar. Cholera Morbus, ich beabsichtige, den Galliern ein besonderes Geburtstagsgeschenk zu machen, das nur du allein zubereiten kannst. Ich dachte an einen Krug mit edlem Wein, wie speziell du ihn zu kältern verstehst. Du wirst zufrieden sein, o gewaltiger Cäsar. Hehe, so schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich stelle Kleopatra zufrieden und diese verteufelten Gallier bloß. Es dauert nicht lange, bis der Apotheker sein Gebräu bei Cäsar abliefert. Hier ist das, worum du mich gebeten hast, o großmächtiger Cäsar. Ein Gebräu, das selbst dem verwöhntesten Gaumen schmeichelt. Sehr gut. Das ist für deine Dienste, Kohlerabarus. Möge Jupiter dich schützen bis ans Ende aller Zeiten, o erhabenster Cäsar. Man lasse die Zenturionen aller vier befestigten Lager vorladen. Und so geschieht es. Ave Cäsar! Die Gedienen wollen grüßen dich! Ja, ja, Ave, Ave. Ich vertraue euch eine Mission an. Als meine Gesandten werdet ihr diesen Krug ins gallische Dorf bringen. Ins Dorf der Spinner? Das ist eine sehr heikle Aufgabe. Dürfen wir uns wenigstens von unseren Zenturien begleiten lassen? Leider fühle ich mich im Moment nicht so gut. Macht ruhig so weiter und ihr landet noch als Vorspeise bei den Löwen im Zirkus. Wir gehen ja schon. Und zwar plötzlich, bevor ich wütend werde. Wenn der große Cäsar verschnupft ist, verliert er ein wenig die Haltung. Kurz darauf erreichen die vier Römer ihr Ziel. Miraculix, am Dorftor stehen vier Römer und behaupten, sie brächten ein Geschenk von Cäsar. Oh. Aber diesen Krug mit edlem Wein als Geschenk von Cäsar. Na, das ist aber nett vom großen Julius. Mit Wonne schnuppere ich das Bouquet eines edlen Tropfens, gekeltert aus den besten Rebsorten Roms. Als kleine Belohnung wollen wir ihn gemeinsam kosten und auf Cäsars Gesundheit anstoßen. Man bringe rasch Trinkhörner für die Herrschaften. Und so macht der Geburtstag unserer Helden möglich, was bislang undenkbar schien. Vier Römer und Miraculix erheben gemeinsam die Trinkhörner. Ave Cäsar! Die auf dein Wohl anstoßen, grüßen dich! Wie? Hier steigt eine Feier und ich bin nicht eingeladen? Bei Römergeschenken immer schön vorsichtig bleiben. Die abwartende Haltung des Druiden zahlt sich kurz darauf aus. Autsch! Autsch! Mein Bauch! Das Gold! Schnell auf die Latrine! Aber ich hab doch noch gar nicht gesungen! Hey, hey, hey, hey, hey! Die machen sich schon dünn, bevor du was gepfiffen hast. Aber warum? In diesem Krug befindet sich ein starkes Abführmittel, Rizinusöl. Und sie haben davon gekostet. Das ist Julius Cäsars schönstes Fiasko. Die unter Druck stehenden Zenturionen haben keinen Blick für die Geburtstagskinder, die endlich von der Wildschweinjagd ins Dorf zurückkehren. Komisch. Die Römer hauen schon ab, bevor wir angekommen sind. Außerdem riechen sie ziemlich streng. Na komm, Obelix, lass uns ins Dorf gehen. Miraculix erwartet uns schon. Da seid ihr ja endlich. Macht euch schnell fertig. Es gibt eine große Überraschung. Entschuldige, Miraculix, das mit dem Buch auf der Nase. Ja, schon vergessen. Geh rasch zu Frau Methusalix. Die wartet auf dich. Unterdessen werden Cäsar und Kleopatra in einer edlen Sänfte zum Fest getragen. Wie du siehst, habe ich Wort gehalten, meine Königin. Und von meinen Zenturionen ein Geschenk überreichen lassen. Da vorne kommen sie. Ach, diese Schwachköpfe haben vom Inhalt des Krugs gekostet. Oh, Cäsar, beherrsch dich gefälligst, wenn du neben mir sitzt. Aber meine Königin, ich versichere dir... Ach, hör auf, ich kenne dich doch. Mit Cäsar und Kleopatra sind nun alle Gäste auf dem Dorfplatz versammelt und bereiten unseren Freunden eine wundervolle Überraschung. Alle!